ich muss beschützen gegen die Hitze. Ich bin innerlich kalt, doch außen schwitzig. Mir ist alles zu hitzig, ich finde ich alles so witzig. Immer im Stress, jeder denkt, er wär wichtig. Ellenbogen-Style auf der Straße, es ist endlos heiß. Die Sonne scheint und prasselt auf den Teer. Ich hasse den Verkehr, die Jugend hasselt immer mehr. Sie lassen ihre Ehre auf den Fußweg liegen. Die Klugen weg, Wut und Intrigen. Es ist gut zu lieben, doch viele wechseln Liebe mit puren Trieben. Wenn Huren sich anbieten, Städte ab in der Nacht, werd ich schwach von dem Krach in der Stadt. Ich mach mich auf und geh spazieren, atme den Staub, den mein Bier absorbiert. Hier fühle ich mich heimisch, ich erlebte schon früher als kleines Kind. Doch es ist die Hitze auf meinem Haupt, ich glaub, ich schalte es nicht raus, ich schwitze und bin drauf. Gestört, es hört nicht mehr auf, es brennt auf der Haut, bis in den Underground. Verdammt, ich muss hier raus, es ist die Hitze auf meinem Haupt. Hitze auf meinem Haupt, ich glaub, ich schalte es nicht mehr aus, ich schwitze und bin drauf. Gestört, es hört nicht mehr auf, es brennt auf der Haut, bis in den Underground. Verdammt, ich muss hier raus, es ist die Hitze auf meinem Haupt. Es ist die Hitze auf meinem Haupt. Die mir den Atem, den Atem. Es ist die Witze auf meinem Haupt. Die mir den Atem. Ich bin so heiß drauf, meine Platte rauszubringen, dass ich schon den Scheiß tau und hoffe, es gelingt. Doch teilweise ist mein Scheiß tau vollgestopft mit Dingen, die es so lange ficken, dass mein Hirn anfängt zu klimmen. Es brennt so schlimm, als wären 1000 Grad drin. Wenn Aufnahme erklingt, steigt die Hitze in meinen Kopf. Ich schwitze und doch steh ich im Schatten des Lebens. So aus, ob ein Gewitter entsteht, ich entspanne im Regen. Sammle Ideen, denn es muss weitergehen. Doch mein Brain ist zu heiß zum Überlegen. Ich weiß, ich bin überlegen. Nein, ich will nicht drüber reden. Ich muss mir erstmal Kühlung geben. Kühlung geben, Kühlung geben. Ich muss mir erstmal Kühlung geben. Es ist die Hitze. Es ist die Hitze auf meinem Haupt. Ich glaub, ich schalte es nicht mehr aus, ich schwitze und bin drauf. Gestört, es hört nicht mehr auf, es brennt auf der Haut. Bis in den Underground, verdammt, ich muss hier raus. Es ist die Hitze auf meinem Haupt, Hitze auf meinem Haupt. Ich glaub, ich schalte es nicht mehr aus, ich schwitze und bin drauf. Gestört, es hört nicht mehr auf, es brennt auf der Haut. Bis in den Underground, verdammt, ich muss hier raus. Es ist die Hitze auf meinem Haupt, es ist die Hitze auf meinem Haupt. Ich glaub, ich schalte es nicht mehr aus, ich schwitze und bin drauf. Gestört, es hört nicht mehr auf, es brennt auf der Haut. Bis in den Underground, verdammt, ich muss hier raus. Es ist die Hitze auf meinem Haupt, Hitze auf meinem Haupt. Ich glaub, ich schalte es nicht mehr aus, ich schwitze und bin drauf. Gestört, es hört nicht mehr auf, es brennt auf der Haut. Bis in den Underground. Verdammt, ich muss hier raus, es ist die Hitze auf meinem Haupt. Es ist die Hitze auf meinem Haupt. Es ist die Hitze. Gib mir den Atem raus. Es ist die Hitze auf meinem Haupt. Ich glaub, ich halte es nicht mehr aus. Es ist die Hitze auf meinem Haupt. Die Hitze. Gib mir den Atem raus. Den Atem raus. Es ist die Hitze. Es ist die Hitze auf meinem Haupt. Die Hitze, die Hitze.